über jeden neuen Tag, der aus dem Nebel kommt, öffne ich mein Fenster, seh ich und staun. Öffne ich mein Fenster, gehen Blumen auf, wie ein Teppich hingerollt, liegt meine Landschaft weit. Öffne ich mein Fenster, gehen Blumen auf. Öffne ich mein Fenster, Fenster.